Kapitel 32 Selbstverleugnung und Absage an alle Begierlichkeit. Erstens, lass ab von allem, wozu dich die Begierde drängt. Der Herr: Mein Sohn, du kannst keine vollkommene Freiheit besitzen, wenn du nicht gänzlich dich selbst verleugnest. Sklaven sind alle, die selbstsüchtig am Eigenbesitz hängen. Sklaven sind die Habsüchtigen, die Neugierigen und Unsteten, die immer nur das Angenehme suchen, nicht das, was Jesu Christi ist, sondern oft nur auf das Denken und Sinnen, was keinen Bestand hat. Alles, was nicht aus Gott ist, geht zugrunde. Halte dich an das kurze, bündige Wort. Verlass alles und du findest alles. Gib die Begierde auf und du wirst Ruhe haben. Das überdenke in deinem Geiste. Wenn du danach lebst, wirst du alles verstehen. Der Knecht: Herr, das ist nicht das Werk eines Tages und auch kein Kinderspiel. Ja, in diesem kurzen Wort liegt alle Vollkommenheit religiöser Menschen beschlossen. Zweitens, schrecke nicht vor dem Weg der Vollendung zurück. Um ihn gehen zu können, erbitte dir meine Weisheit. Der Herr: Mein Sohn, du darfst dich nicht gleich abschrecken und dir allen Mut nehmen lassen, wenn du von dem Wege der Vollendung hörst. Wisse dich vielmehr aufgerufen, Höheres anzustreben und zumindest im Verlangen danach zu entbrennen. Stände es doch so mit dir und wärst du doch so weit gekommen, dass du, statt dich selbst zu lieben, nur meines Winkes gewärtig wärest und auf den Vater sähst, den ich dir vorgestellt habe. Dann würdest du mir sehr gefallen und dein ganzes Leben würde in Freude und Friede dahinfließen. Noch musst du vieles opfern, und wenn du es mir nicht restlos schenkst, wirst du nicht erlangen, was du begehrst. Ich rate dir, im Feuer geläutertes Gold von mir zu kaufen, damit du reich werdest. Offenbarung 3,18. Das heißt, die himmlische Weisheit, die alles Niedrige mit Füßen tritt. Auf irdische Weisheit, auf Menschengunst und Selbstgefallen lege keinen Wert. Ich will sagen, kaufe dir stattdessen, was unter den Menschen als kostbar und wertvoll gilt, etwas, was sie gering schätzen. Die wahre himmlische Weisheit, die nicht hoch von sich denkt und auf Erden keinen Ruhm sucht, erscheint sehr gering und unansehnlich und fast wie der Vergessenheit preisgegeben. Viele preisen sie zwar mit dem Munde, aber ihr Leben passt ganz und gar nicht dazu. Und doch ist sie die kostbare, der Menge unbekannte Perle. Matthäus 13,46.